Wissenschaft im Brennpunkt. Ich persönlich bin ein großer Fan der Glühlampen. Es war wirklich schön anzusehen. Es ist ein unglaublich ästhetischer Raum. Das Leuchten in den Augen der Designer. Die Rezeptur macht so ein bisschen das aus, wie die OLEDs dann auch später dann leuchten. Je kleiner der Quantenpunkt, desto weiter am Blauen leuchtet er. Es ist ein unglaublich ästhetischer Raum. Je größer der Quantenpunkt, desto weiter am Roten leuchtet er dann. Das Leuchten in den Augen der Designer. Das ist das Fenster der Zukunft, absolut. Großes Leuchten, künstliches Licht der Zukunft von Bernd Schuh. Licht macht sichtbar, schafft Raum. An der Bay Bridge in San Francisco kann man es Nacht für Nacht live bewundern. Lichtkünstler Leo Villarreal hat die doppelstöckige Hängebrücke zu ihrem 75. Geburtstag im März in ein funkelndes Schmuckstück verwandelt. Schon aus weiter Ferne sieht man 25.000 LEDs an den Stahlseilen der Brücke blinken und funkeln. Die Lichtflecken tanzen nach einer computergesteuerten Partitur, die jede LED einzeln anspricht. Die gewaltige Kunstinstallation wird von Webcams in die ganze Welt übertragen. Das Spiel mit dem Licht ist erst durch das schnelle elektronische Schalten der Leuchtdioden möglich geworden und durch ihren geringen Energieverbrauch. Nicht mehr als $30 pro Nacht kostet die Lichtkunst an der Bay Bridge. Erst als es gelang, hier einen Kohlenfaden in diesen Glaskolben mit einer gewissen Effizienz, mit einer guten Ausbeute reproduzierbar herzustellen, hat sich das elektrische Licht durchgesetzt. Für Jürgen Waldorf, Geschäftsführer im Fachverband Licht des Zentralverbandes der elektrischen Industrie, ist die Technikgeschichte der Beleuchtung durch das Streben nach Effizienz bestimmt. Jeder technologische Sprung, wie der von der chemischen Verbrennung zum elektrischen Licht, ging mit einer Erhöhung zumindest der wirtschaftlichen Effizienz einher. Von energetischer Effizienz konnte allerdings zunächst keine Rede sein. Mehr als 95% der zugeführten elektrischen Energie wurden in der Glühbirne in Wärme verwandelt. Nur der spärliche Rest in Licht. Die nächsten technischen Innovationen waren dann Gasentladungen im größeren Stil ab den 40er Jahren. Die es heute ja auch noch nach wie vor gibt in Form von Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Vieles, was Sie im Straßenbereich Licht sehen, vieles, was Sie im Shopbereich sehen, sind Gasentladungslampen mit sehr hohen Effizienzen. Auch dort gab es natürlich im Laufe der Entwicklung Effizienzsteigerungen. Und das war gegenüber der Glühlampe dann ein ganz schöner Effizienzsprung. Energiesparlampen, die umweltpolitisch verordneten Nachfolger der Glühbirne, sind nichts anderes als Leuchtstoffröhren im Miniformat. Ihre Röhren sitzen verschlungen im Innern der umhüllenden Birne. Doch sie kranken an einem Manko. Das eigentliche Leuchtmittel ist Quecksilber, also hochgiftig. Kein Problem, solange die Lampe kalt ist. Dann sitzt das Quecksilber kondensiert an den Innenwänden. Doch sobald Strom fließt, heizen Glühwendeln aus Wolfram die Lampe auf, verdampfen das Quecksilber und liefern Elektronen, die das gasförmige Quecksilber zur Abstrahlung von UV-Licht anregen. Eine meist phosphorhaltige Beschichtung an den Wänden der Lampe verwandelt das UV-Licht erst in sichtbares Licht. Ohne das eigentliche Leuchtmittel Quecksilber geht dabei also nichts. Anlass zu warnender Empörung, auch in öffentlich-rechtlichen Fernsehmagazinen. Hohe Dosen Quecksilber können tödlich sein. Schon geringe Mengen lassen Nervenzellen schrumpfen und schädigen andere Organe. Wenn eine Kompaktleuchtstofflampe in einem normal großen Zimmer zerbricht, wenn man da die Reste der Lampe sofort wegkehrt und in eine Plastiktüte packt und kräftig lüftet, dann hat man auch keine Gefährdung. Sagt ausgerechnet der Mann, der am Lichttechnischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie eine vollkommen quecksilberfreie Leuchtstofflampe entwickelt hat, Rainer Kling. Es gibt ja schon Lampen, wo gewissenlose Hersteller draufschreiben, quecksilberfrei. Da findet sich im Innern der Lampe ein sogenanntes Quecksilber-Amalgam. Also es ist eine Quecksilber-Metall-Verbindung, die hat einen höheren Schmelzpunkt. Aber das ist auf jeden Fall eine Quecksilberentladung. Und wenn die Lampe im Betrieb zerbricht, tritt da gasförmiges Quecksilber aus. Und die ist genauso gefährlich wie eine konventionelle Lampe. Die Idee, ein anderes Leuchtmittel als Quecksilber zu verwenden, war bislang an banalen Hürden gescheitert. Ersetzt man Quecksilber durch andere Leuchtstoffe, verbrennen die Glühwendeln zu schnell. Kling fand eine Lösung, den Ersatz der Glühwendeln durch die sogenannte Heuermannsche Hochspannungszündung. Dabei wird die Lampe mit einem Mikrowellenpuls gezündet, so als legte man sie kurz in einen Mikrowellenofen. indem wir nämlich einfach eine Hochfrequenz in die Lampe einkoppeln, um dadurch die Energie einzukoppeln, haben wir dann auf einmal die Freiheit gehabt, ganz viele Stoffe durchzuprobieren, um da jetzt einen Ersatzstoff für Quecksilber zu finden. Nun brauchte man auf empfindliche Glühwendeln keine Rücksicht mehr zu nehmen. Eine Fülle anderer Materialien kam in Frage. Jetzt haben wir quasi eine Spielwiese, wo man über mehrere Jahre und mehrere Doktoranden dann wirklich sehr viele Substanzen durchprobiert haben, um dann da die richtige Mischung zu finden. Wie die richtige Mischung aussieht, wird natürlich nicht verraten, denn die Vermarktung läuft bereits. Nächstes Jahr soll die neue Lampe auf den Markt kommen. Angesichts von 12 Milliarden Anschlüssen mit Standardfassung, in die man beliebige Leuchtmittel einschrauben kann, bieten sich der Neuerung aus Karlsruhe keine schlechten Aussichten, zumal wenn die alten Kompaktleuchtstofflampen wegen ihres Quecksilbergehalts verboten würden. Beleuchtungslobbyist Jürgen Waldorf ist da eher skeptisch. Quecksilber ist kein Thema mehr, weil es gibt ja verschiedensten Technologien dazu. Erstmal, es ist sehr, sehr wenig drin. Die Frage ist, ob das auch nicht als Hysterie auch ein bisschen geschürt wurde an der einen oder anderen Stelle. Das zweite ist, der Verbraucher kann ja auch zu Lampen greifen, wo er dann das Quecksilber als Amalgam zum Beispiel gebunden hat. Oder jetzt greift er zum Thema LED, da sind überhaupt keine flüchtigen Stoffe mehr in der Lampe verbaut. Ich persönlich bin ein großer Fan der Glühlampe, aber auch mehr auch, weil es ist ein unglaublich ästhetischer Raum. In diesem Vakuum, diesen Glühfaden da strahlen zu sehen. Aber wir haben da natürlich eine sehr negative Energiebilanz. Also man kann ja eigentlich mit Glühbirnen besser heizen, als dass man was beleuchten kann. Wie für den Lichtkünstler Mischa Kubal hat das Licht der Glühlampe für viele Menschen eine besondere Bedeutung. Als Inbegriff von Wärme und Feuer, von künstlicher Sonne und angenehmer Atmosphäre. Jedes Leuchtmittel schafft seinen eigenen Raum. Warm und heimelig zumeist das Licht der Glühlampe, kalt die Leuchtstoffröhre, aktivierend die LED. Erhellend sind sie alle. Die Lampe ist in unserem Kulturraum einfach extrem hoch aufgeladenes Kulturgut. Die energetisch so ineffiziente Glühlampe hat mehr als 100 Jahre überlebt, trotz der neuen Möglichkeiten, die schon bald nach ihrer Erfindung zur Verfügung standen. Physikalisch unterscheiden sich die Lichterzeugungstechnologien nicht. Immer sind es Lichtpakete, die beim Übergang von Elektronen in energetisch tiefer liegende Zustände frei werden. Physiker sprechen von einem Quantensprung. Die Atome bzw. das daraus bestehende Material enthält nach einem solchen Quantensprung weniger Energie. Die Differenz fliegt als Lichtquant, als Photon davon. Das Prinzip bleibt immer dasselbe, ganz gleich, ob es sich um Feuer, Glühfaden, Gasentladung oder die leuchtende Halbleiterschicht handelt. Doch technikgeschichtlich bedeutete jeder Übergang zu einem neuen Leuchtmittel jeweils einen Riesensprung. Paradoxerweise hat sich in der Alltagssprache dafür der Begriff Quantensprung eingebürgert. Highlights aus dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut Berlin. Ein magischer Ort in Berlin. Hier kommen Computerdaten aus ganz normalen LED-Lampen. Visible Light Communication. Datenübertragung über sichtbares LED-Licht. Ein optisches WLAN. Neben ihrer hohen energetischen Effizienz hat die LED einen weiteren Vorteil gegenüber der Leuchtstoffröhre. Sie lässt sich wesentlich schneller schalten. Diesen Vorteil nutzen die Wissenschaftler am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin, um die Lichtquelle LED mit einer zusätzlichen Funktion auszustatten, der Datenübertragung. Im Labor des Instituts erklärt mir Projektleiter Anagnostis Palaskevopoulos, wie das funktioniert. Auf einem Labortisch stehen links und rechts je ein Laptop. Der linke ist mit einer kleinen Box über der Mitte des Tisches verbunden. Eine hell leuchtende LED an der Box beleuchtet den Tisch. Dort steht ein Empfängermodul, das mit dem zweiten Laptop rechts verbunden ist. Zur Demonstration lässt der Ingenieur auf Laptop links ein Video mit Musik laufen. Die Daten erreichen per Kabel die Box mit der LED. Im Lichtstrom der Lampe schwimmen die Töne und Bilder dann weiter, bis sie die Empfängerbox erreichen und auf gewohntem Terrain weiterreisen, per Kabel bis zu Laptop rechts. Nun hält Anagnostis Palaskevopoulos eine Hand über den Empfänger. Jetzt halte ich meine Hand auf die optische, blockiere ich die optische Übertragung und der Sound ist weg. Mhm. Jetzt lasse ich wieder die optische Übertragung fließen und wir haben sofort wieder Signal. Die LED überträgt den Datenstrom, indem sie, unsichtbar für das menschliche Auge, im Rhythmus der Datenpulse flackert. Ein optisches WLAN quasi. Auch andere Forschergruppen arbeiten an diesem Prinzip der Visible Light Communication, kurz VLC genannt. Der Ansatz der Fraunhofer in Berlin ist besonders praxisorientiert. Fast alles kann mit marktgängigen Bauelementen realisiert werden. Eine LED wird ohnehin elektronisch angesteuert, an der Lampe muss also lediglich zusätzlich der Modulator untergebracht werden. Dazu kommt dann eine neue Einheit am Endgerät. Da bräuchte man, wir nennen das ein Transceiver, also einen Sender und Empfänger kombiniert. Und unser Wunschtraum ist, dass wir so eine Komponente in Form von einem USB-Stick zum Beispiel haben. Und wenn die Akzeptanz so groß sein wird, wird natürlich so eine Komponente in der Zukunft in einem Laptop-Gehäuse oder zum Beispiel ein Handy-Gehäuse integriert werden. Aber wer braucht ein optisches WLAN, das nur bei eingeschalteter Beleuchtung funktioniert? Und wozu? Das allen bekannte Beispiel ist die Flugzeugkabine. Viele möchten in einem Flieger auch Internet-Access haben. Das happert noch. Die Fraunhofer denken auch an Krankenhäuser, wo Funkverkehr unerwünscht ist. Oder Industrieanlagen, wo starke elektromagnetische Felder den Betrieb von funkwellengesteuerten Geräten unterbinden. Eine Motivation für die Entwicklung dieser Technologie ist das Thema Datensicherheit. Mit der Hausbeleuchtung in jeden Raum übertragene Daten wären vor Ausspähern sicher. Das ist natürlich eine sehr große Motivation, solche Systeme zu entwickeln. Aber es gibt doch sicher auch bei diesem System ein Einfallstor für Hacker. Wenn Sie einen Spiegel dazwischen halten, ja. Seit dem 22. Oktober erstrahlt die Uni in einem ganz neuen Licht, dem Metalicht. Die Fragestellung, wie kann man Universität und Stadt miteinander in Beziehung setzen, da gab es gar keine Alternative. Auch Lichtkünstler Kubal nutzt LED-Licht zur Kommunikation, allerdings zur offenen, zwischen der Wuppertaler Campus-Universität auf dem Berg und den Bürgern im Tal. Alle anderen Versuche, dass Menschen an die beiden Orte gehen und miteinander ins Gespräch kommen oder dass also Leute, Bürgerinnen der Stadt hochkommen auf den Berg und dort eben in dieser Trutzburg die Seminare besuchen, das hat es ja alles schon gegeben. Und jetzt war es umgekehrt, jetzt wurde die Universität zum Sender. Aus der Nähe betrachtet besteht der Unicampus aus einer Vielzahl von großen Gebäuden auf verschiedenen Ebenen. Treppen verbinden sie wie Gelenke. Aber von der Wahrnehmung aus der Stadt sieht das aus, wie, sag ich mal, wie eine betonhafte Wehr-Trutzburg. Und ich habe überall da, wo diese Gelenke sind, habe ich diese Vielfalt der achteckigen Körper mit feinen LED-Lichtern sozusagen ausgestattet, die alle geschaltet sind. Die sind unterschiedlich geschaltet und jede Lampe hat praktisch eine eigene IP-Adresse, wenn man so will, und die wird dann eben angesteuert. Wieder nochmal zwei Schuhe, bitte. Oh, doppelt gemoppelt. Ja, doppelt gemoppelt. Zusätzlich dürfen wir dann hier noch so ein wunderschönes Haarnetz aufziehen. Feuer, Gas, Glühbirne, Gasentladung, Leuchtdiode. Was kommt danach? Die Industrie arbeitet schon dran, an der OLED, kurz OLED genannt. Also wir haben uns jetzt gerade umgezogen, indem wir Überschuhe, eine Haarhaube und einen antistatischen Kittel angezogen haben, damit wir in die Produktion gehen können. Die Produktion ist in einem Reinraum untergebracht, weil jedes Partikelchen, was wir bei der Produktion vermeiden können, ist halt cool für die Produktion. So. Die Produktion an solche macht so gut wie gar keine Geräusche. Hier und da macht es mal Piep und Chirp und das ist es dann auch schon. Ist halt keine normale Produktion wie bei der Glühlampe, wo man richtig rattern hört und stanzen und so weiter. Es ist relativ ruhig. Also alles, was man hier hört, ist im Prinzip Klimaanlage. Dietmar Thomas von Philips Technologies führt mich durch eine Aachener Produktionsanlage, in der die Beleuchtung der fernen Zukunft hergestellt wird. OLED steht für organische LED. Das Wichtige an OLED ist ja, dass die OLED die erste Lichtquelle ist, die über die gesamte Fläche ihr Licht abgibt. Alle Lichtquellen, die wir vorher gehabt haben oder vorher gekannt haben, sei es von der Kerze über die alte Glühlampe bis hin zur LED, sind Punktlichtquellen. OLEDs sind halt zum ersten Mal wirklich wirkliche Flächenlichtquellen. Man kennt die OLEDs bereits aus Handy- oder iPad-Displays, weniger als Lichtquellen für die private oder öffentliche Beleuchtung. Dazu waren sie bis vor kurzem nicht leistungsstark und nicht haltbar genug. Diese Schwierigkeiten sind überwunden. In der 40 Millionen Euro teuren Pilotanlage stellt Philips OLED-Komponenten in größeren Stückzahlen her. Die einzelnen Produktionsschritte geschehen vollautomatisch und unsichtbar in luftleeren Kammern, die längs aufgereiht in einer großen Halle stehen. Grundlage sind plane Glasscheiben, sorgfältig gestapelt in einer Ecke der Halle. Auf jede Scheibe wird als erstes ein Kontaktnetz aus Indiumzinnoxid aufgedampft. Dann kommt, ja, was eigentlich? Na, mehr verraten können wir da auch ganz ehrlich nicht, weil das ist natürlich, die Rezeptur macht so ein bisschen das aus, wie die OLEDs dann auch später dann leuchten. Und wir wollen natürlich unseren Mitbewerbern, und da gibt es einige, nicht zu viele Tipps geben. Nur so viel will der Pressesprecher verraten. Es sind an die 30 bis 40 verschiedene Schichten, die schließlich mit einem Aluminiumoxid versiegelt werden. Nicht nur bei Philips, auch bei Osram und asiatischen Konkurrenten, allen voran Samsung, wird intensiv an OLEDs für Beleuchtungszwecke geforscht. Der aufwendige Produktionsprozess lässt ahnen, dass das Ergebnis nicht ganz billig ist. Wer einen 300 Watt Deckenfluter durch OLED-Kacheln an der Decke ersetzen will, sollte dort einen halben Quadratmeter Platz haben mindestens und im Portemonnaie ein paar tausend Euro locker. Was Lebensdauer und Helligkeit angeht, können die kommerziell verfügbaren OLED-Leuchten mit LEDs und Kompaktleuchtstofflampen allerdings bereits mithalten. Aber mithalten allein reicht nicht in einem ohnehin schon engen Markt. Der wird nach wie vor von der guten alten Glühbirne dominiert. Man kann sagen, dass bis vor 3 Jahren noch über 200 Millionen Glühlampen pro Jahr verkauft wurden in Deutschland. Von den gut 100 Millionen Lampen für den häuslichen Bereich, die 2012 in Deutschland noch primär in den Handel kamen, waren 80% Halogenlampen, also Glühlampen mit erhöhter Effizienz. 12% waren Kompaktleuchtstofflampen und nur 8% LEDs. Bis die von vielen als Leuchtmittel der Zukunft gepriesene LED die Führung im Markt übernommen hat, könnte noch einige Zeit vergehen. Trotzdem wird weiterentwickelt zum Thema OLED, also organische LEDs. Ich denke, es wird da in Zukunft, wenn die OLED mal die Effizienzen und die Lebensdauern hat wie die LED, dann wird es eine Koexistenz beider Technologien geben. Was die OLEDs prinzipiell so attraktiv und überlegen machen könnte, sind futuristische Anwendungen wie leuchtende Tapetenfolien oder Fenster, die tags das natürliche Licht hereinlassen und bei Dunkelheit künstliches Licht liefern. Das ist das Fenster der Zukunft, absolut. Also da werden wir auch den Fensterherstellern Mehrwert liefern können, indem wir irgendwann dann mal Folien, werden das dann sehr wahrscheinlich sein, mit transparenten OLED-Materialien liefern können, die dann wiederum einbauen in ihre Fenster. Und dann haben die dann Mehrwert, den sie da weitergeben können an den Kunden. Irgendwann ist das entscheidende Wort in dieser Prognose. Der Stromfluss in den dünnen Schichten reagiert enorm empfindlich auf Unebenheiten oder andere Störstellen in der Unterlage. Immerhin haben Philips-Ingenieure jetzt eine Autoheckleuchte aus gebogenen OLED-Elementen fabriziert, die sich stolz als 3D-OLED bewerben. Wenn man sich die Autos von hinten zum Beispiel anschaut, Design spielt da eine große Rolle. Da bieten die OLEDs sehr viel. Sagt die Chemikerin Helga Hummel, die das 3D-Projekt leitet. 3 Jahre Entwicklung hat es gekostet, ein geeignetes OLED-Material auf eine kleine gebogene Glasscheibe aufzutragen und gleichmäßig zum Leuchten zu bringen. Die handgroßen Scheiben wirken ohne Auto nur beeindruckend, wenn man weiß, wie viel Arbeit in Aachen und beim Autobauer investiert wurde. Wir hatten unser BMBF-Abschlusstreffen bei Audi in Ingolstadt und da haben wir gemeinsam das Auto mit den OLEDs bestückt, also mit den Heckleuchten bestückt. Und es war wirklich schön anzusehen, das Leuchten in den Augen der Designer, als dann das vollbestückte Auto in dem Lichtlabor bei Audi ja, leuchtete. Das war schon beeindruckend. Von den versprochenen leuchtenden Tapeten, flexiblen Flächenlichtquellen sind die Entwickler noch ein paar Jahre entfernt. Möglicherweise werden ganz andere Entwicklungen das Rennen um die Beleuchtungsquellen der Zukunft machen. Das Zauberwort heißt Quantenpunkt. Auch hierbei handelt es sich um Halbleiterstrukturen, allerdings um Größenordnungen kleiner als die, die in den Leuchtdioden stecken. Typischerweise besteht ein Quantenpunkt aus einem winzigen Stückchen Halbleiter, der in einem anderen Halbleitermaterial eingeschlossen ist, ähnlich wie Luftblasen in einem Glaskörper. Am Institut für Festkörperphysik der TU Berlin arbeitet man bevorzugt mit Indiumarsenid und Galliumarsenid. Zum Beispiel könnte man Indiumarsenid in Galliumarsenid einschließen. Und wenn die Größe dieses kleinen Indiumarsenid-Einschlusses geeignet gewählt wird, dann bleibt die klassische Physik etwas auf der Strecke und es treten vollkommen neuartige Phänomene auf, die durch die Quantenphysik beschrieben werden. Daher der Name Quantenpunkt. Das Besondere der Quantenpunkte ist ihre Größe, erklärt Gruppenleiter Sven Roth. Die Quantenpunkte haben dabei typischerweise laterale Abmessungen von 10 bis 30 Nanometern, manchmal auch ein bisschen größer. Kommt hier wieder auf die Anwendung drauf an, denn durch die Größe lassen sich bestimmte Eigenschaften der Quantenpunkte ganz gezielt einstellen. So haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem und demselben Material von Halbleiter die Farbe von, sagen wir mal, von Blau bis ins Rote durchzustimmen, indem wir einfach nur die Größe des Quantenpunktes variieren. Dabei gilt die Faustregel, je kleiner der Quantenpunkt, desto weiter am Blauen leuchtet er. Je größer der Quantenpunkt, desto weiter am roten Bereich des Spektrums leuchtet er dann. An der TU Berlin hat man sich auf die Herstellung von Quantenpunkten mit einem sogenannten selbstorganisierenden epitaktischen Verfahren spezialisiert. Dabei wird das Indiumarsenid auf einer Galliumarsenid-Oberfläche abgelagert. Aufgrund der auftretenden Verspannung in der aufgetragenen Schicht bilden sich kleine Tröpfchen Indiumarsenid heraus. Abteilungsleiter Stefan Reitzenstein. Die sind von der Größe her unregelmäßig. Allerdings haben die alle eine etwa gleiche Form, die sind so linsenförmig. Es ist fast wie bei dem Auto, wenn sie da das Auto frisch gewachst haben und es regnet, bilden sich auch die Wassertröpfchen auf der Lackoberfläche ab. So ungefähr kann man sich die Quantenpunkte groß, also stark vergrößert vorstellen. Anschließend werden die Tropfen, anders als beim Auto, von weiteren Schichten Galliumarsenid eingeschlossen. Die fertigen Proben müssen als nächstes vermessen werden. Dies geschieht in einer sogenannten Kathodenstrahl-Lumineszenz-Apparatur, eine Art Kochtopf, der luftleer und tiefst gekühlt ist. Die Kühlung mit flüssigem Helium nimmt den größten Teil der Apparatur ein. Zuleitungen und Verbindungsschläuche bilden ein für den Uneingeweihten undurchsichtiges Gewirr. Über dem Kochtopf hängt ein armdicker Aufsatz. Das ist ein Rastelektronenmikroskop mit Glühkathode, das heißt, wir haben im Innern auch ein relativ gutes Vakuum. Mit dem Elektronenstrahl des Mikroskops lässt sich die Probe nicht nur auslesen, sondern quasi auch beschriften. Jeder einzelne Quantenpunkt wird mit einem Tröpfchen Lack markiert. So lässt er sich für weitere Untersuchungen leichter auffinden. Mittlerweile stehen wir mit einer briefmarkengroßen Probe, in der sich zig Millionen Quantenpunkte befinden, in einem Labor, in dem die optischen Eigenschaften der fertigen Proben überprüft werden. Stoff für einige Masterarbeiten, wie die von Elli Schlottmann. Ich habe hier vorne markiert auf dem Bild, wo der Laser anregt. Okay. Jetzt gehe ich mit diesem Punkt auf dem Bild auf einen so einen Meser, also auf so einen schwarzen Fleck. Die Studentin muss zunächst die Quantenpunkte in der Probe finden. Dazu werden diese mit einem Laser zum Leuchten angeregt. Das ausgestrahlte Licht wird von einem CCD-Chip detektiert und gleich in ein Spektrum übersetzt. Ein Bild also, das zeigt, wie viele Photonen bei welcher Wellenlänge abgestrahlt werden. Ja, erster Versuch, es funktioniert gleich. Wir sehen hier einen Wellenlängenbereich von 922 bis 944 Nanometer. Mhm. Und da drauf sieht man ganz viele einzelne Linien. Und die kommen von einzelnen Quantenpunkten. In Berlin ist man weniger an lichtstarken Lampen als vielmehr an optischen Bauteilen interessiert, die besonders wenig Photonen abgeben. Dazu sind die Quantenpunkte ideal geeignet. Mit Einzelphotonenquellen ließen sich abhörsichere Datenquellen realisieren. Denn wer abhört, muss einzelne Photonen entwenden und das würde der Empfänger sofort bemerken. Aber kann man mit den Quantenpunkten auch Licht machen? Ja, mit unseren Quantenpunkten kann man sehr wohl Licht machen. Kann natürlich auch jetzt höhere Lichtintensitäten erzeugen, indem man solche Quantenpunkte nicht einzeln, sondern in größeren Konglomeraten sozusagen nutzt und dann entsprechend die Quantenpunkte als aktive Schicht ausnutzt für Mikrolaser oder für Laser als solche. Auch ein Mikrolaser ist eine wichtige Beleuchtungsquelle, allerdings für Räume, ohne die keine moderne Technologie mehr auskommt. Die Aufenthaltsräume für Bits und Bytes, Computerchips. Mikrolaser auf Quantenpunktbasis könnten die Chip-Technologie revolutionieren, Supercomputer noch schneller machen. In Zukunft werden kleine Laser, also solche Mikrolaser, auch in Computern zum Einsatz kommen, wenn man dann auf kleinem Wege Daten sehr schnell und effizient von einem Bauteil innerhalb des Computers auf das nächste übertragen möchte. Und dazu braucht man eben sehr effiziente Laser, die sehr klein sind, damit man die hoch integrieren kann. Und diese Laser, die sollen einen kleinen, sehr, sehr kleinen Stromverbrauch aufweisen. Denn schon heute gehört das Kühlen der miniaturisierten Computereingeweide zu den größten technischen Herausforderungen. Effizienz ist also auch hier gefragt, wo es um die kleinsten denkbaren Lichtquellen geht. Licht ist immer eine Relation. zwischen dem, was dunkel ist und was hell ist. Wenn ich also im hellen Raum mit dem Licht eine Wirkung, also nicht nur, dass man die als Punkt sieht, erzielen will, dann muss ich halt sehr, sehr viel Licht aufbringen, sehr viel Wattleistung haben mit all den Konsequenzen, die das eben hat, um diese Sichtbarkeit zu erreichen. Sobald ich aber in einem Waldstück bin, ja, und jemand macht ein Feuerzeug an oder man hat ein einziges LED-Glühbirnchen an seinem Schlüsselbund und hält das hoch, dann habe ich eine unglaubliche Sichtbarkeit, weil ich habe einen total dunklen Fond. Eine kommerzielle Anwendung von Quantenpunkten gibt es bereits. Die neueste Fernsehgeneration von Sony wirbt mit noch mehr und noch brillanteren Farben. Das Geheimnis dahinter ist eine Schicht aus Quantenpunkten, die wie Farbfilter wirken und die blau-weiße LED-Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers nach Belieben verändern. Darüber, wie diese Quantenpunktschicht hergestellt wird, kann man freilich nur spekulieren. Sven Roth traut sich. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass diese kolloidalen Quantenpunkte zum Beispiel in einer Lösung vorliegen, einfach als Emulsion quasi aufgeschwemmt. Und mit dieser Lösung kann man dann arbeiten, kann man irgendwo aufbringen. Wenn das Lösungsmittel verdampft, bleiben die Quantenpunkte zurück. Und wenn das Verfahren gut eingestellt ist, kann man damit sicherlich auch beliebige Flächendichten, Konzentrationen und dergleichen erreichen. Da das ja wirklich quasi einzelne kleine Kugeln sind, die nur auf einem Untergrund liegen, kann man natürlich mit einem flexiblen Untergrund dann auch eine flexible Folie erreichen, die mithilfe der Quantenpunkte zur Lichtemission angeregt werden kann. Mag sein, dass damit auch die ersten Schritte zu den bislang utopischen Versprechungen der Beleuchtungsforscher beschrieben sind, der flexiblen Flächenlichtquelle, leuchtenden Tapeten, selbstleuchtendem Papier oder lichtspendenden Tischdecken. Wenn es soweit ist, wird man über die gute alte LED vielleicht nur noch müde lächeln. Ich sitze übrigens abends im Dunkeln. Großes Leuchten, künstliches Licht der Zukunft. Eine Sendung von Bernd Schuh, Redaktion Christiane Knoll.